Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Glory Life Intensivabend. Ja? Ich habe euch Wort Gottes mitgebracht. Das Wort ist genial. Ich liebe das Wort. Da gibt es so viele Edelsteine drin und Nuggets. Liebt ihr auch das Wort? Ich gebe euch ein bisschen Wort. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein, also die Speicher. Und die Kelderkufen überfließen von Most und Öl. Überfließen. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die Heuschrecke der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Ich werde euch erstatten. Ist es nicht genial? Wort Gottes ist genial. Und dann geht's weiter. Weiter hinten. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Macht da einfach so. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Wo sind die Söhne? Wo sind die Töchter? Heute schon geweissagt. Eure Kreise werden Träume haben. Wo sind die Kreise? Wo sind eure Träume? Und eure jungen Männer werden Visionen haben, sehen. Wo sind die jungen Männer? Und die jungen Töchter auch, natürlich, ja. Die jungen Töchter auch, ja. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Oh. Und da kommt es doch noch stärker. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Ich hatte nochmal in der Wuppertaler Studienbibel geguckt. Rauchsäulen kann man auch mit Rauchpilzen übersetzen. Und zwar so Rauchpilze, wie sie Vulkane beim Ausbruch vollbringen. Ja, kannst du dir das vorstellen? So ein Vulkan, wo es raucht und dampft und Blitze schleudern. Ich glaube, da steht etwas bevor. Ja, ich glaube, da steht etwas bevor. Ja, Gott wird sich hier entfalten. Ich sagte, Gott wird sich entfalten. Ja, und das ist da jetzt. Ja. Du kannst voller Erwartung sein heute Abend, ja. Du kannst voller Erwartung sein, ja. Weil Gott ist Gott, weißt du. Er kann nur Großes tun, weißt du. Er kann nur Wunder tun, ja. Er kann nur uns hervorbringen, ja. Weil er die Liebe ist, ja. Weil er der Allmächtige ist. Er ist Gott der Allmächtige, ja. Und er hat sich entschieden, sich auszugießen in uns, in dich und in mich. Schauen wir deinen Nachbarn an, ja. In dich und mich. Herzlich willkommen auch ihr am Livestream. In euch auch wird er sich ergießen, ausgießen. Gott selber in euch. Weißt du, wenn Gott selber in dir lebt, weißt du, was ist da mit dir los? Weißt du, da ist nichts mehr beim Alten, da ist alles anders. Weißt du, da bist du nicht mehr der alte Fritz, Franz oder die Luzi oder die Erika, weißt du, da bist du der Neue, da bist du die Neue, ja, da explodiert was in dir, weißt du, wenn du auftrittst, ja, ein Vulkanausbruch, ja, ein Vulkanausbruch, Rauchpilze, da dampft's und da zischt's und da donnert's, ja, und da Bocklets, das war perfektes Schwäbisch, ich sag's euch, perfektes Schwäbisch. Der Bocklets. Wenn Gott unterwegs ist, ja, und in dir Gestalt annimmt, ja, und da ist was los, weißt du, bist du heute Abend voller Erwartung, weißt du, ich bin jeden Tag voller Erwartung, ja, weil Gott ist ein großer Gott, ich weiß, dass mein Gott ein großer Gott ist, ja, und wir schauen nicht mehr auf die kleinen Umstände, ja, wir schauen auf das, was Gott tun kann, ja, was Gott macht heute Abend, ja, und wir erwarten Großes, ja, den Hammer erwarten wir. Ja, weißt du, wenn wir zu Gott kommen, da können wir doch Großes erwarten. Ja. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Ihr seid auch bereit. Okay, dann kommt hervor, geh rein in diesen Lobpreis. Kommt hervor, nach vorne, nach vorne. kommt hervon und nach vorne und lasst uns Gott loben und preisen. Amen. Ja, wir rufen Freiheit aus für unser Land. Wir rufen Freiheit aus für alle Nationen. Und wir rufen Freiheit aus über die ganze Welt, denn Jesus hat es vollbracht. Er hat es vollbracht mit seinem Erlösungswerk. Halleluja. Freiheit hat Christus uns befreit. So Freiheit hat Christus uns befreit. Es wird immer heißer. Vielleicht äußerlich sowieso, aber in uns drin erst recht. Und das Feuer brennt und brennt, lichterloh. Und alles wird angebrannt in unserem ganzen Land. Alles wird entfacht von diesem Feuer in dir drin. Love is all I ever long for you. Ich sollte höher steigen und dabei wurde ich durchströmt mit einem Strom. Und ich sollte trotzdem immer höher steigen, aber ich war die ganze Zeit schon total durchdrungen, durchströmt von diesem Strom. Ich habe gedacht, was gibt es da noch für eine Steigerung? Ja, und dieser Strom, das ist die Liebe Gottes. Ja? Und dann meinte Gott so, dass Dauerzustand, ja? Gott möchte wirklich, dass wir in diesem Dauerzustand sind, total durchdrungen von seiner Liebe, ja? Und das Besondere ist an diesem Liebestrom, ja? Der Liebestrom kann total fein sein. Er kann in die kleinsten Ecken hineindringen und alles wegspülen, was nicht zu dir gehört. Alles wegtun. Und er kann aber auch mit Power kommen, mit Kraft kommen und wirklich wegpushen alles, was da nicht reingehört, was nicht zu dir gehört, was weg soll. Und Gott möchte uns wirklich durchfluten mit seiner Liebe, durchspülen mit seiner Liebe. Ich habe sogar gesehen, wie untereinander so mit dem Liebestrom so ein bisschen gespielt wurde. Das ist auch Erquickung. Seine Liebe erquickt. Öffne dich diesem Strom seiner Liebe. Sie ist die Lösung für alles. Öffne dich ihm total. Liebe dich, Herr, lieb deine Gegenwart. Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, in seiner Frische, in seinem Strom, der dich frisch und jung macht und gesund. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Wir schauen nur auf dich. Denk nicht an was anderes, alles andere ist jetzt komplett unwichtig. Erledigt sich sowieso, indem du auf ihn schaust, indem du auf ihn schaust. Herr, wir preisen dich, wir loben dich. Wir sehen dein Angesicht, das strahlt heller als die Sonne. Oh, danke, Herr. Danke. Yeah. unserer Mitte, Herr. Du bist in uns und wirkst unter uns. Halleluja. Oh, mach mal einen ganz tiefen Atemzug, wo du ihn aufnimmst. Oh, seine Gegenwart ist hier. Herr, wir nehmen deine Gegenwart auf, Herr, wir atmen deine Gegenwart ein, Herr, mit jedem, jeder Zelle, die in uns ist, mit allem, ja, was in uns ist. Mit unserem ganzen Sein. Ja, Halleluja, bist du in uns und breitest du dich aus. Oh, lass den Herrn sich in dir ausbreiten. Ausbreiten in jede Zelle, in alles, in jeden Gedanken. Weißt du, alles erfüllt von ihm, alles durchdrungen von ihm, überflutet. Oh, Halleluja, danke, Herr, für deine Überflutung heute Abend, dass du eine Überflutung heute Abend jedem Einzelnen schenkst, hier live und auch am Livestream. Danke, dass du mit Überflutung kommst, hier und in den Wohnzimmern, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Und alles wird leicht. Spür so eine Leichtigkeit vom Herrn. Und er macht jetzt alles leicht. Halleluja. Tauch in diese Leichtigkeit ein. Oh, das ist eine Leichtigkeit, eine himmlische Leichtigkeit. Engel sind auch da. Halleluja. Die nehmen jetzt sowieso alle Rucksäcke ab. Halleluja. Danke, Jesus. Oh ja, wir schütteln alles andere ab. Und preisen dich, Herr. Und loben dich, Herr. Und es heißt, wer auf ihn schaut, wer ihn anschaut, der leuchtet wie die Sonne und der strahlt wie die Sonne. Und ich sehe schon ein paar, die strahlen wie die Sonne. Halleluja. Du kannst gar nicht anders, wenn du ihn anschaust, als zu strahlen, als in ein dickes, breites Grinsen zu kommen. Weil er liebt uns so. Und er ist nicht sauer auf dich, sondern er liebt dich. Halleluja. Und er ist für dich. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Welche Umstände gegen uns? Welche Geister gegen uns? Er ist der stärkste Geist. Halleluja. Und er ist für uns und er ist für dich und er streitet für uns. Das ist wie in 2. Chroniker. Da haben sie ihn gepriesen. Halleluja. Und die Feinde sind sich gegenseitig ins Schwert gefallen. Das finde ich eine ziemlich gute Sache. Wir preisen den Herrn und alles, was gegen uns gehen will, stirbt, fällt sich gegenseitig. Genau, Halleluja. Das Schwert schlägt sie. Vater, wir danken dir, Jesus, dass jeder Kampf, den es hier gibt, dass er schon besiegt ist, schon, dass du schon gesiegt hast. Herr, ich rufe das heute aus und ich sehe das so klar. Jeder Kampf ist schon, ja, das ist schon, Jesus hat schon den Sieg darüber errungen und du mit ihm. Sag mal, ich habe den Sieg schon errungen, weil der Sieger in mir lebt und er ist stärker als alles. Und er hat immer den Sieg. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Wir loben dich. Herr, danke. Welche Ehre es ist, dich anzubeten. Welche Ehre es ist, dir zu danken. Welche Ehre es ist, dich anzuschauen. Herr, wir danken dir, dass wir wirklich in dieser Herrlichkeitsatmosphäre einfach leben. Und wie Sarah es gesagt hat, immer mehr, 24 Stunden wirklich oben mit ihm, vereint mit ihm. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass wir die ganze Zeit vereint sind mit dir. Oh, danke, Herr. Und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Keine Höhe, Tiefe, gegenwärtiges, Vergangenes. Halleluja. Keine Macht kann uns trennen von seiner Liebe. Er ist da. Er ist hier. Wir danken dir. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, bist du begeistert von deinem Herrn? Wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Halleluja. Und er sagt im Psalm 1, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Gibst du dich noch mit Spöttern ab? Nein. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz oder für uns sein Wort Tag und Nacht nach. Und was ist mit dem, der das so macht? Der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Jahr für Jahr trägt er reiche Frucht. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt. Wer möchte, dass alles, was er tut, gelingt? Halleluja. Dann müssen wir das einfach so machen. Kein Rat von Gottlosen annehmen, kein Beispiel am Leben von den Leuten, die nicht mit Gott leben, nehmen. Nicht spotten, nicht im Kreis der Spötter sitzen, die über Gott und alles Mögliche, was er tut, spotten. Und dann ist es klar, dass alles, was wir tun, gelingt, dass wir nicht welken. Du wirst nicht welken, sag zu deinem Nachbarn, du welkst nicht. Bist immer frisch, weißt du, keine Rose, die abgeschnitten ist und nach 3 Tagen schon umfällt. Sondern du bist ja nicht abgeschnitten, sondern du bist voll eingefropft im Weinstock, weil wir eingefropft sind im Weinstock, weil wir eins sind mit ihm, können wir nicht welken, können wir nicht, ja, da werden wir immer jünger, Halleluja, das ist ein Jungbrunnen, wir sind die ganze Zeit mit dem Jungbrunnen in Verbindung, dieser Jungbrunnen fließt in uns, wir werden immer jünger, schöner, Halleluja, definitiv, wir haben früher zwischen Tübingen und Reutlingen gewohnt und hatten eine ganz tolle Vermieterin, die immer älter wurde und sie wurde immer schöner. Ich sage nicht, dass sie weniger Falten bekommen hat, das war auch völlig egal, aber sie wurde immer schöner. Sie hat so eine Ausstrahlung von Jesus gehabt. Wow, also total stark. Und das glaube ich von uns auch. Je länger wir gehen mit Jesus, umso mehr strahlt er aus uns heraus. Und umso mehr sehen die Leute, wow, die gehen mit Jesus. Der Juni geht mit Jesus. Und wenn er 85 ist, dann nimmt er noch Berge ein. Das ist erst der kleine Anfang. Halleluja. Oh ja, lass uns mal auf ihn ausrichten und sag, Herr, was hast du für mich heute? Was hast du, was du für mich hast? Was hast du, was du für jemanden, eine Einzelperson vielleicht hier? Hast du vielleicht etwas für jemanden am Livestream, was ihn segnet? Halleluja. Was du jetzt sagst, was sagt der Herr dir? Wenn wir zusammenkommen, hat jeder was. Wir sind seine Schafe und seine Söhne. Und wir hören seine Stimme und wir können sehen, was er tut. Und er möchte uns segnen. Und er möchte uns auch an diesen Dienstagabenden ganz besonders durch verschiedene Gefäße dienen. Halleluja, die von ihm empfangen. Danke, Jesus. Uns. Halleluja. Unter @glorylifetv.de. Nicht TV. Kommt auch noch, das war prophetisch. Tobi, du hast es gehört. Also ich habe Springbrunnen gesehen und jeder von uns ist ein sprudelnder, spritziger Springbrunnen. Und die Leute, die kommen alle gerannt, denen wird es ziemlich heiß, ja, also nicht nur von der Temperatur her, sondern von ihren Umständen her, von ihrer Situation her, wird es denen ganz schön heiß jetzt, ja. Und die fangen an zu rennen, ja, zu den Springbrunnen, weil sie merken, hey, da werde ich erfrischt, das tut mir gut, da werde ich sogar sauber. Und es ist einfach gut. Jeder Einzelne hier ist solch ein Springbrunnen, zu dem die Menschen gerannt kommen. Halleluja, sei nicht überrascht, wenn es anfängt zu passieren oder es fängt an zu passieren, die Leute das wirklich sich an dich heften und sagen, boah, gib mir von dem, was du hast, ich brauche es. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Halleluja. Wer hat noch was empfangen? Komm nach vorne, sag es uns. Also ich habe eine Tür geöffnet gesehen, so etwas geöffnet. Und ich habe den Eindruck, dass es für jemand ist und der wartet immer auf eine geöffnete Tür und er erwartet aber, dass die Tür richtig groß ist. Aber Gott sagt, das reicht, du passt durch die Tür. Nur dann habe ich gesehen, dass die Person, die hatte so einen Projektor, früher gab es das immer in Schulen, wo was an die Wand mitgeworfen wurde, hatte er mit in der Hand und da kommt er nicht mit durch. Und das, mir kommt so vor, das ist so ein Bild auch für die eigenen Vorstellungen. Und Gott sagt, leg diesen Projektor ab, leg diese Vorstellungen ab, ja, und geh einfach durch diese geöffnete Tür, das, was ich dir bereits an Chancen, an Möglichkeiten gegeben habe, nutze sie. Genau, und durchdenk es nicht, sondern tu es einfach. Kann ich noch? Und dann hatte ich noch so, dass hier, ich habe so gespürt, hier ist so eine Kraft da, die möchte uns rein aufziehen auf diese Ebene, dass wir vollkommen gemacht sind in Christus. Und das hilft speziell auch Leuten, wenn man versucht, perfekt zu sein oder wenn man noch versucht, eine bestimmte Sache noch in den Griff zu bekommen. Du musst nichts mehr beweisen, ja? Und Gott möchte, und Gott sagt auch, die Vollkommenheit, die ist noch viel höher als Perfektionismus, als perfekt zu sein. Die Vollkommenheit ist oben drüber. Ja? Und Gott möchte wirklich da rausholen, uns da rausholen und darauf ziehen, in dieses Bewusstsein, dass wir wirklich total vollkommen gemacht worden sind in Christus, durch Christus. Da ist so ein Zug. Also ich weiß nicht, für alle, die das gebrauchen können. Ja, super. Halleluja. Zu wem spricht dieses Wort? Halleluja. Hochgezogen. Diesen Ort einnehmen, an dem wir schon sind, an den Jesus uns versetzt hat. Halleluja. Okay, ja, danke Vater einfach, dass wir wirklich drüber sind durch Christus, ja. Christus ist unsere Vollkommenheit, ja. Wir triumphieren vollkommen durch Christus, ja, über Perfektionisten, über selbst das Allerbeste in der Welt. Wir triumphieren weit darüber hinaus. Unser Alltag, unser Denken, unsere Lebensweise ist weit, weit, weit darüber hinaus, weil sie durchdrungen ist. Sie ist ausgezeichnet durch deine Vollkommenheit. Wir sind so perfekt für dich gemacht. Wir sind vollkommen in deinen Augen. Wir können vor dir stehen und vor dir bestehen. Jetzt können wir vor dir bestehen. Jetzt sind wir vollkommen durch Christus in uns. Christus, du hast uns vollkommen gemacht. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Wir legen alle Gedanken ab, die noch dagegen sprechen wollen. Wir überhören sie, weil sie haben keine Macht über uns, sondern was du sagst, stimmt. Was du sagst, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, sie wird sichtbar werden. Wir glauben, wir halten daran fest. Die Wahrheit wird sichtbar, die Wahrheit setzt sich durch. Vollkommenheit, göttliche Vollkommenheit, Vollkommenheit von oben zeichnet uns aus. Ich habe auch so gesehen, wir ziehen auch so eine Spur der Vollkommenheit hinter uns her, ja, wo die Leute sehen, wie so ein goldener Weg ist das auch für Leute, ja. So, die sehen dann, das ist ein anderer Weg. Ja, anders als wie die Welt kennt, ja. Gott hat neue Wege und Möglichkeiten für uns aufgrund dieser Vollkommenheit, weil wir wirklich vor Jesus, vor Gott stehen können, jetzt bereits. Halleluja, starkes Wort. Wer hat noch was empfangen? Komm nach vorne. Wir haben vorhin gehört, dass wir alle Zeit den Sieg haben. Und dazu ist mir das Wort eingefallen aus 2. Chronik 16, Vers 9, wo es heißt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, damit er sich mächtig erweise an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und wir haben den Sieg in allen Situationen unseres Lebens, weil uns Gott sein Wort gegeben hat für jede Situation unseres Lebens. Und wenn wir uns an diesem Wort ausrichten, nach diesem Wort handeln und keine Kompromisse mit irgendetwas anders eingehen, dann wird der Sieg hervorkommen und seine Herrlichkeit wird sich in unserem Leben offenbaren. Halleluja. Wer kommt als Nächster? Du hast was. Ich hatte die ganze Zeit das Wort Fenster und habe gedacht, ja, ich habe irgendwie nichts gekriegt. Und dann sagte Sarah, das mit der Tür, dass man durch die Tür durchgehen muss. Und dann bekam ich, dass es Menschen gibt, die stehen vor dem Fenster und gucken das himmlische Leben an und denken, oh, gar nicht schlecht. Und passiert vielleicht auch etwas andere. Aber Gott sagt, du musst durch die Tür gehen. Er will dich ganz. Also nicht bloß am Fenster stehen und gucken und das beobachten, sondern einfach ja, durch die Tür durchgehen und dass man alles kriegt vom Papa. So. Vom Fenster stehen. Genau. Ich brauche bloß einen Schritt weitergehen und durch die Tür. Genau. Und Herr, ich danke dir für die neugierigen Menschen, wirklich, die was da vor der Tür stehen, aber irgendwie denken, geht irgendwie nicht weiter oder so. Und Vater, ich danke dir, dass du sie wirklich zu der Tür führst, dass du ihnen zeigst, du möchtest sie ganz und du möchtest ihr ganzes Leben übernehmen und du hast nur das Allerbeste für sie. Und ja, ich danke dir, dass sie da wirklich durchgehen und das Volle von dir bekommen. Amen. Amen. Amen. Sieh das für die Menschen in deinem Umfeld, die noch vorm Fenster stehen. Halleluja. Und sie gehen durch die Tür und die Tür ist Jesus Christus. Halleluja. Wuhu. Also ich habe eine einzelne Person gesehen, die zu Hause vor dem Bildschirm sitzt. Es ist eine Frau, aber es betrifft nachher auch mehrere am Bildschirm und Gott will sie segnen. Diese Frau hat richtige Geschwader, wie so Düsenjäger, die auf sie zukommen immer wieder in ihren Gedanken und Gefühlen. Aber Gott möchte dich segnen. Gott möchte nicht, dass du von ungöttlichen Gedanken und Gefühlen so attackiert wirst. Und wir sind ein Leib und es ist eine gläubige Frau, wiedergeborene Frau. Und wenn einer im Leib leidet, dann leiden alle miteinander. Und so nehmen wir jetzt über dir zusammen all dieses Geschwader, alle Finsternis, alles, was sich über dir immer wieder ausbreiten will, gefangen in Jesu Namen. Wir setzen dich jetzt frei in Jesu Namen. Mit freien Gedanken, Freiheit in Jesus, in der Liebe Gottes zu leben und dass du einfach aufstehen kannst, hüpfen, tanzen und frei sein. Glaube, es ist der Geist Gottes, der dich jetzt umgibt und kein Geschwader mehr des Teufels. In Jesu Namen und auch alle anderen, die davon betroffen sind, werden genauso gesegnet sein. In Jesu Namen. Amen. Wer möchte noch, hat noch nicht. Ich habe nur so ein Bild gehabt, wie wenn Gott jemand auf in die Arme nimmt und weiterträgt. Über gewisse Zeit, wo Probleme hat oder so. Und wo Gott einfach mit ist und so wie die Spur, eine Spur noch und wenn man dann fragt, ja Gott, wo bist du da? Und dann hat er gesagt, in der Zeit habe ich dich getragen. Ich habe ein Küken gesehen, so ein gelbes Knäuel und so eine Hand, wie so eine, ja. Und das wollte ich aufnehmen und das Küken hat immer gehackt nach der Hand. Ja. Und ich glaube, es betrifft eine Person, und Gott will dir einfach Geborgenheit geben und will dich auffangen. Und du traust dem Frieden nicht so ganz. Du traust nicht, dass Gott wirklich, wirklich, wirklich gut ist und es wirklich gut mit dir meint und wirklich dir Schutz geben will und dich bergen will, ja, unter seinen, ja, oder in seiner Hand, ja. Ich weiß nicht, ob es am Livestream ist oder ob es hier eine Person ist oder auch mehrere. Meldest du dich, wenn du merkst, dass irgendwie ist da noch ein Teil von mir, das irgendwie doch nicht wirklich vertraut und das noch mehr vertrauen möchte. Halleluja, dann betet. Mhm. Dann betet Andreas für dich. Okay, du kannst aufstehen. Mhm. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe und deine Gnade, Herr. Und ich danke dir, dass jedes Misstrauen einfach fällt, Herr. Herr, dass jedes Trauma geheilt wird, Herr, dass wirklich Gesundung in die Herzen kommt. Jede Wurzel von Misstrauen einfach gezogen wird und rausgeht, Herr. Und ich sage frei und los von diesem Misstrauen, Herr. Vater, und ich danke dir, dass du dich selbst offenbarst, Herr, dass du deine Loyalität, dein auf dich bauen selbst offenbarst in diesen Herzen jetzt in Jesu Namen. Vater, ich danke dir für Begegnung von deiner Liebe, Herr. Amen. Halleluja, danke Jesus. Woohoo. Er ist so gut. Er ist so gut. Er möchte uns einfach in die Arme nehmen, seine Liebe zeigen. Halleluja. Und sein Wort geben auch heute Abend. Hast du Hunger nach seinem Wort? Halleluja. Andreas, mach den Anfang und überhaupt nochmal den Anfang. Das Ende und den Anfang. Es ist einer der, glaube ich, wichtigsten Erkenntnisse, zu erkennen, dass Gott für dich ist, für dich persönlich, ja, nicht nur für uns, sondern für dich persönlich, ja. Es ist ein Unterschied zu wissen und zu lesen und die Bibelstellen zu kennen, dass Gott für dich ist, aber das zu erleben und zu erkennen, dass Gott wirklich für dich ist. Und manchmal erlebst du es nur, wenn du, oder erst, wenn du ganz unten bist, oder ich weiß nicht wie, aber Gott macht das irgendwie. Aber wenn du es erleben darfst, ist es wirklich gewaltig, ja, dass Gott für dich ist, ohne Hintergedanken, ohne Bedingungen. Ja, ich habe dir noch mehr Wort mitgebracht. Dann wird dein Licht, aus Jesaja 58, dann wird dein Licht hervorbrochen, brechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Das ist eine gute Sache, weißt du, deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Wir haben schon viel über Gerechtigkeit heute gehört. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein, weißt du. Die Gerechtigkeit vorne, die Herrlichkeit hinter dir und um dich herum, ja, das ist genial. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich, sofort, weißt du, in jeder Situation und zu jeder Zeit. Weißt du. Gott schläft ja nicht, hast du es gewusst? Hat keine Nachtruhe, ja, er ruht zwar von seinen Werken, aber Gott ist immer da, ja, Gott ist immer da. Ja, und wann passiert das, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, finde ich so gut, das Böse reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, weißt du, die gebeugte Seele sättigst. Es gibt so viele Menschen um uns herum in der Welt oder wo auch immer, die wirklich gebeugt sind unter der Last, ja, unter der Last von dem, was der Teufel tut, ja. Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das fällt mir am allerbesten. Dein Dunkel, weißt du, wo du denkst, das ist meine düstere Seite, wird hell sein wie der Mittag. Ist doch der Hammer, ja. Kannst du gar nicht mehr unter Verdammnis kommen, ne? Das geht gar nicht, ne, wenn du das liest. Und das ist Altes Testament, ne? Und beständig wird der Herr dich leiten, weißt du, oh, beständig, weißt du, du wirst zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit geleitet sein vom Herrn selber. Oh, gut. Und du wirst deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Das ist auch gewaltig, weißt du. Da gibt es keinen Mangel mehr, ja. Egal, wo du, in welche Atmosphäre du kommst, du bist einfach gesättigt, weil der Herr da ist. Weil der Herr da ist. Und ja, und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten. Kennst du einen bewässerten Garten? Es gibt einen Unterschied zwischen einem vernachlässigten Garten und einem Garten, der gesprengt wird, also mit so einer Sprinkleranlage, der immer bewässert wird. Ja, weil unser Garten zu Hause sieht er nicht so ganz so aus, sieht er so urwaldmäßig aus, aber... Aber du wirst sein wie ein bewässerter Garten, weißt du. Es wird sprießen und sprossen und wachsen, ja. Und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Also aus dir strömt es immer heraus. Ist doch der Hammer. Ja, aus dir strömt es immer heraus. Ja, und die von dir kommen, das heißt, die zu dir kommen, wieder von dir gehen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen. Also jemand, der wirklich Frieden stiftet, ja, der wirklich heilt, der Beziehung heilt, ja. Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Also bei dir gibt es einen Wohnort, ja, wo du dich aufhältst. Da kommen Leute hin und wollen sich niederlassen, wollen Wohnung nehmen. Ja, so sehe ich das. Und das ist eine gute Sache. Ne? Das ist eine gute Sache. Wir haben da viel davon gehört. Und mir kam das heute so, in der Welt herrscht ja so eine Verwirrung. Ja, ja, gerade bei Identitäten, ja, keiner weiß mehr, wer er ist, ja, ob Männlein oder Weiblein oder sonst wie, ne? Und die Leute sagen dann, wenn ich endlich erkannt habe, wer ich bin, ja, und dann habe ich mein Coming Out, so heißt das, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch bis jetzt dann übersetzt, dein Herauskommen, dein Coming Out, ja, und dann sagen sie, dann wird alles ganz gut, ja, dann weiß ich nämlich, wer ich bin, aber irgendwie wird die Gefangenschaft noch viel größer. Aber ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, wo die Christen ihr Coming Out bekommen, ja. Ihr Coming Out bekommen. Zumindest einige oder viele von uns, ja, die erkennen, wer sie wirklich sind, ja, die erkennen, was Jesus wirklich getan hat, was Jesus wirklich gemacht hat, die sich trauen, diese neue Identität zu leben, ja. Das ist ja bei denen in der Welt auch, die trauen sich erst nicht, ihre Identitäten zu leben. Aber ich denke, bei vielen Christen ist es auch noch so, ja. Aber Gott macht das, ja, dass wir unser Coming Out bekommen, dass wir hinausgehen, weißt du. Und da hier steht das, das ist wirklich das Coming Out, ja. Du hörst einfach auf mit diesem Joch, ja, mit diesen Finger ausstrecken, weißt du, es passiert einfach, ja. Es passiert einfach, weil ja Gott ist und weil er in dir lebt, ja. Und weil du plötzlich erkennst, Gott ist 100% für mich. Er steht ja hinter mir. Das heißt, du musst nicht mehr in Konkurrenz leben, ja. Du musst nicht mehr für dein eigenes Wohl sorgen. Du musst dich nicht mehr selbst darstellen, weil Gott stellt dich ja da, weißt du. Deswegen kannst du loslassen von deinem Selbst. Weißt du, das ist ein toller Tag, wo du loslassen kannst von deinem Selbst, ja. Wo du andere segnen kannst, wo du die gebeugten Menschen aufrichten kannst. Einfach so, ja. Einfach so ein Wort der Ermutigung geben kannst, ja. Sie wiederherstellen kannst, ihnen Frieden geben kannst, ja. Sie bewässern kannst, ja, wenn es heißt, sie wollen Wohnung bei dir nehmen, ja, du baust das Alte wieder auf, nicht das Alte, das überholt ist, sondern eine gute Sache, du stellst alles wieder neu her, ja, zu dir kommen sie, ja, weil du herauskommst, ja, weil du Jesus herauslässt, ja, weil du den Hungrigen dein Brot brichst, ja, weil du das Wort sprichst, ja, weil du einfach immer mehr wie Jesus bist in dieser Welt, weil du dich endlich trauen kannst, die Liebe rauszulassen, ja, du erfährst, dass Gott dich liebt und du merkst plötzlich, wie toll es ist, Gott auch zu lieben und wie gleichfalls toll es ist, auch andere Menschen zu lieben, einfach zu lieben, ja, ohne irgendwas mit Hintergedanken im Sinn zu haben, ja, einfach selbstlos, weil du kannst es dir leisten, selbstlos zu sein, weil du hast ja ihn, weißt du, wenn du ihn hast, was brauchst du dann noch alles, weil hier steht ja, er kümmert sich um alles, ja, was kannst du mehr haben als das, Ja, dass der Herr dich täglich leitet, dass dein Dunkel sein wird wie der Mittag. Ja, hallo, hallo, du strahlst auf und du blühst auf und Gott bewegt sich in dir, ja, und die Atmosphäre verändert sich, weißt du, um dich herum werden Menschen aufgebaut, werden hochgehoben, werden zur Blüte gebracht, ja. Du brauchst nicht mehr für dich selber zu leben, du kannst einfach geben, ja, du kannst einfach geben. Weißt du, was hat anderes Jesus gemacht als zu geben, ja? Jesus hat sich hingegeben und wir sind wie Jesus in dieser Welt, ist das gut? Ja, ist das gut, weißt du, ist das gut? Weißt du, die Liebe ist nicht was Schwaches, ja, die Liebe ist nicht was Schwaches. Jemandem Mut zuzusprechen ist nicht was Schwaches, ja. Jemanden aufzubauen ist nicht was Schwaches. Jemand Gebeugten, der am Boden liegt, aufzurichten, ja. Einen Telefonhörer mal in die Hand zu nehmen und anzurufen und jemand gute Worte reinzusprechen, ja, oder hinzugeben, ja. Das ist nichts Schwaches, ja. Für jemanden da zu sein, das ist nichts Schwaches. Jemanden anzulächeln ist nichts Schwaches, ja. Es ist so einfach, weißt du, es ist so einfach, weißt du, du musst dich nicht verbiegen und verbeugen oder, keine Ahnung, zerbrechen oder was, du musst einfach nur Jesus rauslassen. Ja, das ist was unwahrscheinlich leicht ist, weil er ist ja drin in dir, weißt du, die ganze Liebe ist ja drin in dir, aber du, manchmal traut man sich nicht, das rauszulassen, weil das so schwach aussieht nach außen. Ja, oder so schwach rüberkommt oder dich angreifbar vielleicht macht. Aber weißt du, du bist gar nicht angreifbar. Dich kann ja keiner angreifen, weil Gott für dich ist. Weil Gott ist für dich. Er ist für dich. Er steht hinter dir. Weißt du, wenn du Gott leben lässt in dir, wenn diese Liebe rausstrahlt, wenn diese Liebe ausgeht, wo du stehst und gehst, da weiter oben stand auch sowas Cooles. Und dass du dich deinen Nächsten nicht entziehst, das ist auch so eine Sache. Wir brauchen uns auch nicht mehr zu entziehen. Du kannst ja auch da sein für deinen Nächsten, weißt du? Schnell tun wir uns mal entziehen, gerade so in der westlichen Welt. Ja, ich habe genug mit mir zu tun, ja. Aber weißt du, der Schlüssel ist, du kümmerst dich um andere und Gott kümmert sich um dich. Das ist der Schlüssel. Gott kümmert sich ja um dich, weißt du? Er wird deine Bahnen richten, er wird deinen Garten bewässern. Und brauchst du es nicht machen. Ja, ja. Und du bist da für die Menschen. Ja, du bist da und du gibst dich in diese Welt hinein. Ja, du gibst dich in dieses Leben hinein. Ja. Und weißt du was? Du wirst endlich glücklich. Weil das ist nämlich echt ein Schlüssel. Wenn du wegkommst von dir selber, ja, und hingehst zu der Liebe, du wirst plötzlich glücklich. Ja. Da musst du nur nicht alles perfekt machen, ja. Du bist ja seine Gerechtigkeit. Aber du wirst endlich glücklich, wenn du es lernst, ja, dich reinfließen zu lassen in diese Welt, ja, dich reinzufließen zu lassen in dieses Deutschland, ja, in unsere Region, dich reinfließen zu lassen in deine Arbeitsstelle, dich reinfließen zu lassen in deine Familie. Ey, das ist eine gute Sache, weißt du, das ist Gott pur, weißt du, und da heißt es, er selbst wird dich leiten, ja. Du wirst rufen und sofort ist er da, sofort ist er da, ja. Sofort ist er da, weil es ist Gott, weißt du, er will sich ja reproduzieren, das Leben will sich immer reproduzieren, nach seiner Art, weißt du. Ja, ein Apfelbaum macht Äpfel, ja, ein Kirschbaum macht Kirschen, kommen da heraus, ja. Und in uns lebt Jesus, die Liebe, also kommt die Liebe heraus, es kommt Jesus heraus, ja. Ja, sind wir da dabei, ist das unser Leben, ja, Amen. Ja, weißt du, was drin ist, kommt raus, ja, was drin ist, kommt raus und in dir lebt Jesus, ja, also was soll anderes aus dir rauskommen als Jesus, ja, ja, weißt du, ich bin so froh, dass er in mich eingezogen ist, Weißt du, weil seither muss ich nichts mehr aus meiner Kraft machen. Ja, seither muss ich mich nicht mehr abmühen, sondern ich weiß, er lebt in mir. Ja, und wenn er in mir lebt, dann ist auch alles da, was ich brauche. Und es ist für mich alles da und es ist sogar noch der Überfluss da, der durch mich fließt zu den anderen. Ja, also wie könnten wir es besser haben? Also es geht nicht besser. Ja? Es geht nicht besser, als dass jemand kommt, der sagt, hey, ich gebe mein Leben hin für dich, ja? Dass alles, was ich habe, dir gehört. Ja? Und ich meine, es war ja nicht irgendjemand, Jesus war ja nicht irgendjemand, der gesagt hat, ich gebe dir jetzt, was ich, meine drei Äpfel und meine, was weiß ich, hier hast du noch einen Wagen oder keine Ahnung was. Ja? Sondern Jesus hatte alles hier auf der Erde, ja. Also er kam vom Himmel, hat wirklich alles hier auf der Erde gehabt. Und dieser Jesus, er ist auferstanden, ja. Er hat sich zur Rechten gesetzt und hat gesagt, alles, was ich habe, gebe ich euch. Ja, und jetzt seid ihr hier gesetzt auf dieser Erde, ja, um in meinem Namen zu wirken, Wunder zu tun, das Evangelium, die gute Nachricht zu verbreiten, ja. Also Es gibt nichts Einfacheres. Es gibt wirklich nichts Einfacheres. Ja? Das Einzige, was uns im Weg steht, ist dieses Karussell da oben. Ja? Ja, weißt du, wir sind erzogen worden, wir haben vielleicht Dinge erlebt oder mitbekommen in einfach in der Zeit, die wir hier auf der Erde sind. Ja? Wir wurden geprägt und ja, das ist einfach das, was uns manchmal noch im Weg steht. Ja? Aber er will uns erneuern, ja, er will unsere Seele erneuern, dass wirklich das, was er in uns reingelegt hat, wirklich voll durchfließen kann, ja, voll durchfließen kann. Was er will nichts von uns, dass wir uns verbiegen oder machen oder uns ein abbrechen und ja, was weiß ich, was alles tun, sondern was er will, ist, dass wir verwandelt werden in sein Bild, ja, und das sagt er ja auch, es könnte ja nichts Einfacheres geben, weißt du, wir werden verwandelt in seinem Bild, indem wir auf ihn schauen. Ja, also das klingt für mich auch sehr einfach. Ja, weißt du, jetzt ist natürlich er nicht irgendwie hier greifbar zum Anfassen. Ich meine, natürlich er lebt in jedem Einzelnen von uns, ja, also kannst du ihn da ein Stück weit sehen, aber wir werden verwandelt wirklich durch indem wir ihn anschauen. Ja? Und, weißt du, und wir schauen in erster Linie, schauen wir in das Wort. Ja, weißt du, Andreas hat gelehrt letztens in der Schule, Jesus, das Wort Gottes. Also du schaust in das Wort Gottes und das Wort ist wirklich der Standard. Ja? Der Standard, der für uns gilt. In der Welt, schau dich um, ich meine, da gelten andere Sachen. Ich meine, die sind jetzt, das wird immer verwirrter, immer verdrehter, was auch immer, aber weißt du, wir haben eine Richtschnur, wir haben was Gott gegeben hat, ja, das Wort Gottes, wonach wir uns orientieren können. Und weißt du, da stehen tolle Sachen drin. Ja? Also Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Also das ist das Wort Gottes. Und ich meine, das ist genau das, was es braucht, wenn wir rausschauen in die Welt. Was es braucht, dieses Wort Gottes, was trennt Seele und Geist. Weißt du, das in der Welt, also es ist so dermaßen vermischt, die Leute, die wissen überhaupt nicht mehr, was gilt hier, was gilt da, keine Ahnung, weißt du, das ist alles total verdreht und verquert und was auch immer. Weißt du, aber das Wort Gottes trennt, ja. Und ja, weiter steht in Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Weißt du, es ist auch so, manche denken irgendwie, sie könnten sich da wegducken, ja, vor Gott irgendwie wegducken, aber das funktioniert nicht, ja, das funktioniert nicht, weil wirklich das Licht leuchtet, ja, und alles, was irgendwo im Verborgenen ist, weißt du, es wird ans Licht kommen, früher oder später, es wird ans Licht kommen, und ich sag dir, es kommt je früher ans Licht, ja, wenn du dein Licht leuchten lässt und wirklich da bist, um an deinem Platz, wo Gott dich gesetzt hat, wirklich die Dinge zu erleuchten. Ja? Und du musst es ja auch nicht so krampfhaft vorstellen, wie dass du denkst, jetzt muss ich da mit einer Taschenlampe rumgehen, ja, und in dieses Eckchen leuchten und in jenes Eckchen leuchten. Sondern was du machst, ist, du schaust auf ihn. Du schaust auf ihn, ja, wirst verwandelt in sein Bild und es führt dann automatisch dazu, dass er durch dich leuchten kann. Ja. Das, so wie es die Pastorin Irina vorher gesagt hat, weißt du, mit dieser Frau, die immer älter wurde und immer schöner wurde. Weißt du, das ist einfach eine Art, wie Gott oder wie wir verwandelt werden, auch im Äußeren. Das drückt sich auch. Ich habe mich letztens mit der Valerie unterhalten, wir haben gesagt, weißt du, wenn wir teilweise Bildern anschauen, weißt du, von Leuten jetzt hier aus der Gemeinde von vor ein paar Jahren, weißt du, du schaust dir die Bilder an und denkst dir, es gibt's doch gar nicht, weißt du, die sind heute noch viel schöner als damals. Ja. Ja, es ist wirklich so. Ich kann euch Beweise liefern, ja? Ich kann euch Beweise liefern. Es wirklich, ja, weil das hat einfach, wenn dieser Geist in dir lebt, weißt du, dann hat es einfach seinen Ausdruck. Ja, auch eben was das Aussehen betrifft oder deine Ausstrahlung, also es hat Ausdruck. Das Licht, das leuchtet einfach, weißt du, das macht sich Bahn, weißt du, das leuchtet. Weißt du, du kannst das Licht nicht unter den Scheffel stellen, das geht nicht, ja, das geht nicht. Ein Licht, es leuchtet, weißt du, und wo Licht ist, ist keine Dunkelheit mehr. Ja, weißt du, das ist wirklich ja, Prinzip halt. Ne? Also wo Licht ist, da ist keine Dunkelheit. Weißt du, und wenn du eine Mini-Kerze irgendwo reinstellst in einen Raum, weißt du, dann ist da Licht. Ja? Also denk deswegen auch nicht klein von dir. Ja? Weißt du, selbst wenn du, oder weiß ich, und wenn du frisch bekehrt bist und nicht weiß und denkst so, ja, alle anderen, die haben, weiß ich, die Bibel schon 15 Mal auswendig gelernt. rückwärts. Ja, oder wie auch immer. Weißt du, es ist völlig egal. Aber wenn du von Neuem geboren bist, und das ist ja dieser Schalter, kann man sagen, weißt du, das ist dieser Schalter, wenn du von Neuem geboren bist und Jesus aufgenommen hast, dann leuchtet das Licht in dir, ja, dann leuchtet das Licht in dir und das Licht, das macht sich Bahn und weißt du, und Jesus will, dass du immer noch mehr leuchtest, dass das Licht noch heller wird, ja, nicht, dass wir selber machen könnten, aber, weißt du, dass wir immer mehr verwandelt werden in sein Bild, ja, und dadurch immer strahlender werden, ja, dass du hinkommst, weißt du, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, der mit dem Zug durch die Stadt gefahren ist und da haben sich Finny, ja, weißt du, der ist mit dem Zug einfach nur durch die Stadt gefahren und Leute in dieser Stadt sind wirklich zu Boden gegangen und haben sich bekehrt. Also die haben ihn nicht gesehen, ja. Die haben vielleicht überhaupt nicht mitbekommen, dass er da gerade unterwegs ist, ja. Aber das ist dieses Licht, ja. Das ist dieses Licht, diese Power wirklich im Geist, diese Auswirkung, die wir im Geist haben, ja. Und so gehen wir. Also das ist unser Weg. Wir leuchten und wir lassen uns verwandeln in sein Bild. Amen. Ja, bist du nicht froh, dass du das Licht bist und dass du das Wort hast? Ne? Ich habe mir das so vorher gedacht, wo der Tobi das gesagt hat. Ich meine, was in dieser Welt hat überhaupt Bestand? Ne? Also alles irgendwie, die Maßstäbe, alles ändert sich. Selbst Planeten werden zu Nichtplaneten. Ich weiß nicht mehr, was sie rausgenommen haben, Jupiter oder Pluto, aber irgendwas ist Pluto, ne? Ist dann auf einmal kein Planet mehr. Also du lernst irgendwas, dann ist es wieder nicht mehr so, dann ändert sich das. Also es ist ja ständig, ne, die Maßstäbe dieser Welt, die ändern sich. Ne? Man hat es ganz deutlich gesehen bei Corona, da ging es ganz schnell, einmal durft man raus, dann durft man nicht mehr raus, dann muss man das tun, also ist ja keiner mehr mitgekommen. Ne? Es hat sich ja ständig verändert und du hast irgendwie keinen Halt mehr gehabt hier in dieser Welt. Ne? Also du wusstest einfach nicht mehr, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Genauso geht es vielen in dieser Welt wirklich gerade. Was ist denn überhaupt noch richtig? Was ist denn überhaupt noch falsch? Heute ist es richtig, was morgen schon wieder falsch ist, oder morgen ist falsch, was heute richtig ist. Ne? Also wenn ich zurückblicke, wie heute die Welt funktioniert, hätte ich das meiner Uroma erzählt, die hätte sich Na, die hat die Hand über den Kopf oder meine Ururoma, die hat gesagt, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Ne? Also das ist ja eine verdrehte Welt geworden. Ne? Aber hätte man dann wieder, also es ändert sich einfach alles und es ist nicht konstant. Konstant. Ja? Aber, und ich bin so froh deswegen, dass wir das Wort Gottes haben, weil das bleibt konstant. Ne? Gott sagt nicht, lieber Joni, heute bist du mein Liebling und morgen bist du es nicht mehr. Ne? Also das gibt's bei Gott einfach nicht. Morgen bist du ein Sieger, heute bist du es aber nicht. Morgen passiert das oder das und heute kriegst du gar nichts oder irgendwie sowas. Nein, Gottes Wort ist konstant. Gottes Wort ist die einzige Konstante, die es überhaupt gibt. Und er bleibt der Gleiche, der war, der ist und der auch sein wird. Auf ihn kann man sich verlassen. Du kannst dich nichts auf dieser Welt verlassen. Du kannst dich auf gar nichts verlassen, aber auf Gott kannst du dich verlassen. Auf sein Wort kannst du dich verlassen. Und da wird es dann einfach. Den Satz einfach so vom Heiligen Geist bekommen. Wie war da jetzt noch? Genau. Paddelst du noch oder surfst du schon? Ne? Also mühst du dich selber ab, ne? In so einer Welle, mühst du dich selber ab, gerade noch über Wasser zu bleiben. Ne? Wenn Herausforderungen kommen, machst du alles aus deiner eigenen Kraft, paddelst du und versuchst du mit deiner Anstrengung durchzukommen oder surfst du schon? Ne? Also bist du auf dieser Welle und surfst du einfach und hast Spaß dabei. Und ich meine, na, ich habe mir das da so überlegt und habe gedacht, ja, es ist ja letztendlich die Wahrheit. Ich habe das Wort Gottes, ich habe das Fundament, ich habe alles, was es braucht. Da drin steht, dass ich ein Sieger bin. Da drin steht, dass ich ein Licht bin. Da drin steht, dass ich die Gerechtigkeit bin. Ne? Ich muss mich nur auf das Wort Gottes stützen, auf diese Konstante letztendlich. Und mir kann es egal sein, was die Welt drumherum macht. Sondern ich verlasse mich auf eins, auf das Wort Gottes. Und dann surfe ich nämlich auf der Welle. Dann wird es einfach, dann macht es sogar Spaß, ne? Wenn du siehst links und rechts Herausforderungen, wenn du siehst, da passiert jenes und jenes, nein, du surfst drauf, hast Spaß und leuchtest. Ne? Du bist ansteckend für andere, du surfst so richtig, ja, du surfst schon, ist schon mal gut. Genau, ja, lasst uns wirklich surfen gehen, ne? Lasst uns wirklich auf dieser Welle reiten gehen, lasst uns Spaß haben auf Basis dem Wort Gottes. Ne? Alle Sorgen, alle Ängste haben bei dir gar nichts zu suchen. Die drücken dich nämlich nach unten und dann fängst du wieder an zu paddeln. Ne? Nein, das kannst du alles abgeben und kannst sagen, hier Jesus, da hast du alles. Wir surfen jetzt eine Runde, ne? Wir haben Spaß. Und das sagt deine Seele vielleicht, ne, wenn gerade Herausforderungen sind, du kannst doch jetzt nicht surfen gehen, du kannst jetzt nicht Spaß haben, ne? Sondern boah, da passiert das und das. Ne? Du musst doch da mal, dann sagst du deiner Seele, nein. Wir gehen jetzt surfen, ne? Wir haben Spaß, weil die Konstante, das Wort Gottes, die Wahrheit sagt, ich gehe als Sieger heraus. Warum soll ich mir Sorgen machen? Warum soll ich das alles zulassen? Warum soll ich mir Ängste machen? Nein, ich habe ein leichtes Leben. Jesus hat dir ein leichtes Leben gegeben. Jesus hat dir kein Leben voller Last gegeben. Nein, er hat es vollbracht, ne? Damit du, ne, die gute Botschaft weitergeben kannst, damit du die Kranken heilen kannst, damit du Dämonen austreiben kannst, damit du von ihm erzählen kannst, ne, damit du ihn preisen kannst, ihn loben kannst, in Verbindung mit ihm stehen kannst, ihn lieben kannst, ne, und einfach wirklich auf dieser Welle surfen und sagst, kommt alle her, ich hab das Gutes, ihr könnt alle mitsurfen, da ist genug Platz auf dieser Welle, ne? Jesus hat genug Platz auf dieser Welle, ich erzähle euch mal was Gutes, ne? Und das ist Jesus, ja? Und das sollten wir uns wirklich, hab vorher auch das Wort einfach so gehabt, relaxed, also jetzt nicht falsch verstehen, den ganzen Tag auf der Couch verbringen und einfach mal nichts tun und das Tag für Tag, Jahr für Jahr, das meine ich jetzt nicht mit relaxed, aber wir sollten einfach mal ein bisschen lockerer werden. Ne? Nicht so verkrampft werden. Boah, ne? Was passiert morgen wieder? Was passiert übermorgen wieder? Und wenn ich das oder jenes mache, was passiert denn dann schon wieder alles? Ne? Und deren, hast du den gesehen? Und wenn der das macht, einfach mal locker bleiben. Ne? Einfach mal entspannen. Gott möchte nicht, dass du ständig verkrampft durchs Leben läufst und denkst, boah, was kann da alles passieren? Gott will wirklich, dass du locker bist. Er will, dass du Spaß hast. Er will, dass es dir gut geht. Er will nicht, dass du ständig verkrampft bist und na, keine Lebensfreude hast. Ganz ehrlich, das ist auch nicht anziehend für andere, ständig verkrampft durchs Leben zu gehen und ständig, na, die Welt sagt, den Teufel an die Wand zu malen. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn wir in diesem in der Verkrampftheit weitergeben, na, dann denken wir uns ja immer das Schlechte aus, na, was alles so passieren könnte. Na. Lasst uns das einfach mal anders machen, lockerer werden, auf das Wort Gottes vertrauen und die Erwartung, na, einfach darauf setzen, Herr, ich danke dir, was hast du heute wieder Gutes für mich? Herr, ich danke dir, was passiert mir heute wieder Gutes? Herr, ich danke dir, dass ich dein Wort weitergeben kann, dass du mir die Leute zu mir schickst und dass ich Wunder tun darf, dass du durch mich Wunder tust, ne? Dass deine Kraft wirkt, dass ich leuchte, dass ich, ne? Wir hatten es vorher, musst nicht unbedingt mit dem Zug fahren, kannst auch mit dem Auto fahren und dann die Leute bekehrt werden um dich herum, ne? Oder durch die Straßen laufen, musst ja noch nicht mal fahren, ne? Sondern durch die Straßen laufen und die Leute sich automatisch bekehren, ne? Aber einfach mal auf das Wort wirklich vertrauen, locker bleiben, auf der Welle surfen und dann kommst du voran. Dann geht schneller in deinem Leben, dann kommst du schneller zu deinem Erfolg, ne, als wenn du alles selber machst. Ne. Da, wo du schwach bist, ist er stark. Ne. Und das ist mir einfach immer mehr bewusst geworden und wird es immer noch mehr bewusst. Da, wo ich schwach bin, da, wo ich sage, ich kann es nicht, da macht es er. Na? Das heißt, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss nicht paddeln. Das Einzige, was ich darf, ist auf dieser Welle surfen, mit ihm zusammen letztendlich, in seiner Liebe, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, auf ihn vertrauen und mit voller Erwartung vorwärts gehen und sagen, Herr, was hast du heute wieder Gutes für mich? Amen. Ja. Bin ich froh, dass wir nicht abhängig von der Welt sind. Das ist so viel einfacher, wie es Christian gesagt hat. Und ja, das Wort Gottes sagt ja auch, dass wir in seine Ruhe eingehen dürfen. Und da bin ich so froh, dass das einfach konstant ist und ja, sich einfach nie ändert. Und irgendwie nach der Predigt am Donnerstag vom Andreas habe ich mich ja irgendwie berufen gefühlt, mal in den Hebräerbrief 3 und 4 reinzugucken. Und habe gemerkt, irgendwie, den könnte ich irgendwie 10-mal lesen, weil ja, der tut einfach gut. Genau, und in Hebräer 4, Vers 3 steht, denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Genau, wer hat alles zum Glauben gefunden? Alle hoffentlich. Genau, sehr gut. Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich in mein... Lese ich eigentlich das richtige Feuer? Ich glaube schon. Ja, doch, ist schon das Richtige. Sie sollen meine Ruhe niemals finden, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Genau, also mir ging es eigentlich genau um den ersten Teil, dass die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Und das ist einfach so eine überwältigende Ruhe, die kann einfach ja die Welt uns nicht geben. Viele Leute, die suchen die Ruhe in Yoga und irgendwas anderem und vielleicht haben sie dann die Ruhe für 2 Stunden und fühlen sich für den Rest vom Tag kräftig und können dann gut schlafen oder irgendwas. Aber das reicht einfach nur für 2 Stunden an und dann stehen sie morgens wieder auf und denken, oh Mann, ich habe noch kein Yoga gemacht, wie wird der Tag werden oder irgendwas. Und ja, sie reiten sich einfach wirklich von einer Schwierigkeit irgendwie in die nächste und das ist einfach keine dauerhafte Ruhe. Und genau im Kapitel, also Hebräer 3, Vers 19 steht, wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Genau, wir glauben also, finden wir seine Ruhe. Und genau, das Volk Israel ist ja auch in der Wüste rumgedappt und hat sich beschwert, hat nicht geglaubt, hat ja einfach auf die menschlichen Umstände geguckt und gesagt, hey, hier ist heiß, hier ist nur Sand, was gibt's ja nichts. In der Ruhe Gottes ist einfach alles, was wir brauchen. Und da in Hebräer 4, Vers 10 und 11 steht, während Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht, wie sie, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Und das heißt ja dann auch, dass wenn wir in seine Ruhe gehen, dann zeigt Gott uns, was richtig ist und was falsch ist. Und in seiner Ruhe werden wir ausgerichtet, ist einfach wie ein Kompass. Wenn in der Welt, diese Welt sagt, ja, vielleicht bist du dies oder vielleicht bist du das oder denk mal nach, glaub doch das oder setz irgendwie deine Hoffnung auf die eine Überzeugung oder auf das andere, da werden wir einfach in Gottes Ruhe wirklich ausgerichtet. Gott zeigt uns in dieser Ruhe, wer wir wirklich sind, und er gibt uns die Sicherheit, dass wir das geliebte Kind Gottes sind. Genau, und in der Ruhe fällt alles ab, alles vom Alltag, was uns irgendwie an den Kopf geworfen wurde oder so, können wir wirklich einfach loslassen. Und das ist auch, wie es ja heißt, auch die findbare Ruhe. Also Gott lässt sich finden und seine Ruhe lässt sich finden. Und was mir auch gekommen ist, diese Ruhe Gottes, ist einfach wie so ein Booster für unser Leben. Also ist wie so ein kleiner Anschub. Wie wenn man in so einem Computer-Rennspiel auf einen Turbo drückt, dann schießt man einfach davon und überholt alle. Und gerade wenn man das morgens macht, oder ich mache das zum Beispiel dann direkt, wenn ich von der Arbeit komme, merke ich echt, dass meine Tage viel produktiver sind, wenn ich einfach in die Ruhe Gottes gehe und Zeit mit ihm verbringe, im Vergleich zu Tagen, wo ich das dann mal nicht mache, und dann sind die Tage halt weniger produktiv. Und da merkt man dann einfach, dass auch die Tage dann wirklich viel mehr Spaß mit ihm machen. Und selbst die Welt sagt ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn das selbst die Welt sagt, wie viel mehr, wird dann einfach in göttlicher Ruhe die Kraft liegen. Und auch in dieser Ruhe, da liegen ja auch alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, wie es in Sprüche 2, Vers 3 heißt. Und da finden wir einfach so viele Antworten auf unser Leben. Mit menschlicher Vorstellungskraft, da kommen wir vielleicht so weit, aber mit göttlicher Ruhe ist einfach der Begrenzung keine Grenzen gesetzt. Da können wir vielleicht 3 Stunden lang menschlich irgendeine Lösung suchen, und dann kommt man dann auf die Idee, ja, ich frage einfach mal Gott, und in 2 Sekunden ist einfach die Lösung da, wo man vielleicht in 2 Tagen noch nicht drauf gekommen wäre. Von daher, das ist wirklich die Erkenntnis und die Weisheit einfach. Wir sind alle Kinder Gottes, und es heißt ja, alle, die glauben, sind Kinder Gottes. Und das Coole ist, nicht nur wir haben von dieser Ruhe was, sondern, ja, wie es ja auch Christian gesagt hat, wir leuchten einfach und wir strahlen diese Ruhe, diese Zuversicht, diese Freiheit einfach in unserer Arbeit, in unserem Job aus, und die anderen sehen das und sagen, hey, also wenn der reinkommt, da kommt so eine Ruhe rein, da ist einfach alles klar und wir wissen, was wir machen sollen. Wie es ja auch in Johannes 7, 38 steht, da kommen ja die Ströme lebendigen Wassers aus, für alle, die glauben. Und die menschliche Ruhe ist begrenzt, und die göttliche Ruhe, wie gesagt, die hat einfach keine Grenzen nach oben. Und in dieser Ruhe füllen wir uns immer mehr mit dem Geist Gottes, und dieser Geist, den lassen wir einfach raus. Und finden dann die göttliche Lösungen, und in der Ruhe geht einfach so, so, so viel besser wie im Sturm. Und wenn einfach mal ein Sturm kommt, dann können wir uns entscheiden, dann entscheiden wir uns für die Ruhe und lassen uns einfach nicht von diesem Sturm erschlagen. Amen. Wow, da ist man richtig tiefenentspannt. Geht's dir auch so? Kennst du das? Du stehst da, dein Kopf ist leer und du weißt nichts. Weißt du, das ist cool. Das ist obercool. Und ich wünsche dir, wenn du das noch nie erlebt hast, wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das ganz bald erlebst. Für die Seele ist es ein bisschen herausfordernd, weil die ja immer agieren will und aktiv sein will. Aber weißt du, da, wo deine menschliche Kraft sozusagen, dein menschliches Denken aufhört, da beginnt Gott. Und da kann er wirken. Ja. da bist du tiefenentspannt. Ich glaube, ich bin ein bisschen high. Da kann dich nichts mehr aus der Ruhe bringen, weil du einfach in die Ruhe Gottes eingetreten bist. Da kannst du surfen, so ganz beschwingt. Weißt du, und da stehst du da und lachst über deine Feinde. Dann wunderst du dich, über was du dir Gedanken gemacht hast. Dann wunderst du dich, über was du dir Sorgen gemacht hast. Und dann wunderst dich, warum du überhaupt gedacht hast. Weißt du, der auf dem Thron sitzt, der lacht. Und vor allem das Coole ist, du kannst lachen, nicht nur, wenn du viel gebechert hast, also Wein und Schnaps und so, ja, sondern du kannst einfach lachen, weil du voll des Geistes bist. Und in dem Moment, wenn du voll des Geistes bist, weißt du, da fließt's. Ströme des Lebens fließen in dich und aus dir. Weißt du, heute Abend ist so eine Fülle da, da ist so ein Überfluss da. Worte des Lebens, den ganzen Abend hast du nichts anderes gehört als Worte des Lebens. Worte, die dir gut tun, die dich auferbaut, die dich stärket, die dich kräftiget. Ah, oh, weißt du, da ist so ein Strom da, der dich höher nimmt, der dich hineinnimmt, weg vom Denken, weg von aus eigener Kraft machen, weg von Sorge, weg von Zweifeln. Weißt du, lasst uns ein bisschen high sein. Bisschen viel. Komm, trink mal, trink mal. Trink mal. Du trinkst tiefe Entspannung, seine tiefe Entspannung. Weißt du, diese tiefen Entspannung, diese Ruhe, die spült alles weg. Die spült alles weg. Und während du so tiefenentspannt bist, weißt du, da merkst du gar nicht, wie das Wort schneidet. Wie Gott an dir schnippelt. Wie du verändert wirst. Aber du wirst es merken in deinem Alltag, das ist das Gute. Weißt du, bei Gott ist nichts Verkrampftes, sondern Gott ist entspannt. Jesus ist entspannt und der Heilige Geist ist auch entspannt. Und so wie Jesus bist du in dieser Welt. Also, was heißt es? Du bist vollkommen entspannt. Du gehst surfen. Du lachst. Du freust dich, weil alles, was du brauchst, ist in dir, jederzeit. Und du hast jederzeit Zugriff auf alles. Weißt du, der ganze Himmel steht dir offen. Alles, was du brauchst, jede Kraftwirkung, alle Liebe, alle Freude, alle Disziplin, Sanftmut im Übermaß. Geduld, genau. Unsere liebste Frucht, Geduld. Aber weißt du, wir leben in der Ewigkeit, da spielt doch die Zeit keine Rolle. Und wir können nichts verpassen, wir können nichts versäumen, weil Gott kommt nie zu spät, aber auch nie viel zu früh. Und während wir geduldig wartet, trinken wir. Und gehen immer höher, immer höher. Weißt du, immer höher, immer höher, immer höher. Weil in dieser Welt haben wir nichts mehr verloren. Das heißt nicht, dass wir auf die Welt herabsehen, auf die Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern unser Herz streckt sich aus nach ihnen. Wir möchten mit unserem ganzen Sein, dass sie hereinkommen. Aber je höher wir sind, umso effektiver wir sind. Weißt du, und der Feind, der nutzt Zweifel, der nutzt Sorge, Gedankengänge. Ja, wie mache ich dieses und das? Und jenes, damit du gar keine Zeit hast, dich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen. Aber weißt du, dein Sein ist eine Tochter und ein Sohn Gottes zu sein, die tiefenentspannt ist. Und die trinkt von Strömen lebendigen Wassers, weil Ströme die Offenbarung bringen, Ströme die Heilung bringen, Ströme die Leben bringen, überfließendes Leben. Weißt du, lebst, weil Jesus lebt. Oh, trink heute Abend, trink, wie du noch nie getrunken hast. Trink. Oh, trink, weil es schade um jedes Tröpfchen, das verloren gehen würde. Weißt du, wir sind Schwaben, wir verschenken nichts. Weißt du, du darfst gierig sein, gierig nach dem, was Gott für dich hat, gierig nach seine Ströme. Oh, ist das nicht gut? Oh, danke. Danke, Jesus, dass du alles vollbracht hast für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen am Livestream. Du hast alles vollbracht und wir dürfen einfach eintauchen, genießen, tiefenentspannt durchs Leben gehen. Jeden Tag. Und heute Nacht darfst du tiefenentspannt schlafen und gut träumen. Amen. Halleluja. Geht's euch gut, ja? Ziemlich. Frag mal deinen Nachbarn, ob es ihm gut geht. Oh, das ist so gut, weißt du, das ist so wichtig, dass wir uns füllen. Das ist so wichtig, so, so wichtig, so wichtig. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist wirklich so wichtig. Das ist so wichtig. Warum ist es so wichtig? Weil wir bestimmt sind, in einer anderen Dimension zu leben. Das müssen wir uns immer wieder erinnern. Also du bist nicht bestimmt gemäß dem Lauf dieser Welt zu leben. Du bist nicht bestimmt, gemäß den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zu leben. Römer 8, Vers 2 heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, also nicht irgendwo, irgendein Gesetz, nicht das Gesetz irgendwo im Gesetzbuch, auch nicht das Gesetz im Alten Testament, sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weißt du, das musst du dir immer mal wieder bildlich geben. Das heißt nichts anderes, als dass du völlig rausgenommen bist. Weißt du, wir sind rausgenommen aus den Gesetzmäßigkeiten, die durch die Sünde in die Welt kamen. Und weißt du, alle Begrenzungen des Menschen sind durch die Sünde in die Welt gekommen. Also im Paradies war der Mensch unbegrenzt. Unbegrenzte Gemeinschaft mit Gott, unbegrenzte Möglichkeiten, unbegrenzte Freiheit, unbegrenztes Leben, unbegrenzte Gesundheit, unbegrenzte Versorgung, unbegrenzt, in allen Möglichkeiten unbegrenzt. Aber durch die Sünde kam die Begrenzung. Gesetz der Sünde und des Todes hat uns begrenzt übrigens auch auf diese Naturgesetze. Im Paradies waren die Menschen nicht begrenzt auf die Naturgesetze. Das Paradies war ein Ort, an dem das Natürliche und das Übernatürliche sich einander durchdrangen. Das kannst du daran sehen, das ist im Natürlichen, aber sind wir freigemacht, Halleluja. Aber das kannst du daran sehen, dass es im Paradies natürliche Flüsse gab und übernatürliche Flüsse. Flüsse, die es auf dieser Welt gibt und Flüsse, die es auf dieser Welt nicht gibt. Es gab im Paradies Bäume, die es auf dieser Welt gibt und es gab Bäume, die es auf dieser Welt nicht gibt. Zum Beispiel der Baum des Lebens. Das heißt, das Paradies war ein Ort, an dem das Natürliche und das Übernatürliche sich völlig durchdrangen. Mit anderen Worten, es gab keine Begrenztheit auf das Natürliche. Und das ist das, was Jesus Christus wiederhergestellt hat. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Das heißt, raus aus der Begrenzung. Sag mal, raus aus der Begrenzung. Raus aus der Begrenzung durch das, was dir das Natürliche sagt. Raus aus der Begrenzung durch das, was dir die Gesetze dieser Welt sagen. Raus aus den Begrenzungen durch das, was dir dein eigener Verstand sagt. Der nämlich noch geprägt ist vom Gesetz der Sünde und des Todes, wie du immer mal wieder feststellen kannst. Aber immer weniger. Amen, sag immer weniger. Halleluja. Aber um immer wieder rauszubrechen aus diesen Gesetzmäßigkeiten deines Verstandes und dieser Welt, ist es manchmal einfach so wichtig, dass du trinkst. Amen. Dass du voll Geistes wirst. Also das ist der Sinn dahinter. Dass du diese Schallmauer durchbrichst immer wieder. Also gibt es so eine Schallmauer deines eigenen Denkens, eine Schallmauer dessen, was du so festgezurrt hast. Weißt du, das Problem ist auch, selbst wenn du als Christ über längere Zeit lebst, gibt es immer wieder die Gefahr, dass du dir selber solche Schallmauern baust. Dass du selber so, du hast dann einfach so eine gewisse Gewohnheit auch, wenn du schon Jahre Christ bist, vielleicht schon ein paar Jahre bei Glory Life dabei und so weiter. Dann hast du schon irgendwie mit der Zeit, weißt du, will da in deiner Seele, weil die Seele ist ein Gewohnheitstier. Weißt du das? Die Seele ist ein Gewohnheitstier. Und deswegen will die Seele immer wieder sich solche Gewohnheitsblöcke einhauen. Ja gut, das weiß ich schon, wie das läuft. Jetzt weiß ich schon, was da kommt. Jetzt weiß ich schon da und das ist so und das ist so. Und weißt du, du kannst sogar in deine, ich sag mal, in deine Schallmauer, dein Raum sozusagen, den du dir baust mit all den Schallmauern drumherum, kannst du sogar so Dinge wie Wunder und so mit einbauen. Also du hast dann einen bestimmten Raum, ja klar, da passieren dann immer Wunder, wenn wir jetzt den Kranken die Hände auflegen, dann passieren immer Wunder, hast du schön eingebaut, ne? Da hat es auch seinen Platz. Also du kannst sogar übernatürliche Dinge nehmen und zusammenbauen, sodass es im Endeffekt doch wieder etwas ist in deinem Leben, was doch wieder begrenzt ist, wo du wieder die Kontrolle hast. Wo du wieder weißt, wie es läuft, wo du wieder weißt, wie man es macht. Du kennst die Mechanismen, du weißt, wie man das macht. Weiß ich, als Prediger weißt du irgendwann mal, wie man Leute begeistert oder zu Tränen rührt oder keine Ahnung, oder unter Verdammnis bringt oder sonst was. Das kannst du lernen, das sind Mechanismen, verstehst du? Aber weißt du, Gott will immer wieder diese Mechanismen sprengen. Gott kann, weißt du, auch wenn du nicht Prediger bist, ist genau das Gleiche. Du hast bestimmte Mechanismen, du weißt, wie das läuft im Begrüßungsdienst, du weißt, wie du es machst, du weißt, wie du es da machst, du weißt, wie du es mit den Kindern machst, du weißt, welche Schalter du ziehen musst, du weißt, welche Stecker du stecken musst und so weiter. Und alles passt so, weißt du. Aber dann kommt Gott Amen. Und was sagt Gott dazu? Gott sagt, hey, meine liebe Tochter oder mein lieber Sohn, ich bin viel größer als die Box, in die du mich schon wieder eingesperrt hast. Ich bin viel grenzenloser als das, was du die jetzt schon wieder unbewusst an Grenzen gebaut hast. Und weißt du, manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass wir Grenzen bauen. Wir merken das gar nicht, das ist das Raffinierte dran. Du merkst es gar nicht so genau. Aber du merkst es dann immer dann, wenn der Geist sich neu ausgießt und du neu gefüllt wirst oder einfach die Flut steigt sozusagen und du beginnst zu trinken und so weiter. Und dann merkst du wieder plötzlich, wie sich irgendwie wieder ein Deckel heben will. Und dann kannst du entweder dich entscheiden und sagen, nee, Deckel bleibt drauf. Oder du kannst Lunte riechen und sagen, oh, da ist wieder die Chance, in eine neue Freiheit zu kommen. Da ist wieder die Chance, in eine neue Dimension zu kommen. Da ist wieder die Chance, dass meine Vorstellungen, meine Grenzen, das, was ich mir geplant habe, vorgenommen habe oder was ich einfach weiß, wie es geht, dass es wieder gesprengt wird. Dass es nochmal ganz anders wird. Und dann wird der Boden unter dir wieder etwas wässriger. So wie bei Petrus. Da war es dann recht flüssig unter ihm plötzlich. Und es hat sich dann für den Verstand erstmal nicht so gut angefühlt. Und deswegen will der Verstand immer wieder gern einfach sich diese Sicherheiten schaffen. Und deswegen müssen wir viel trinken, weil was ich festgestellt habe ist, je voller du bist, umso mehr ist dein Verstand, ich sag mal, gelähmt, was das angeht, diese Kontrollsachen zu machen. Amen. Leute, die sich sehr schwer tun zu trinken, sind meistens Leute, die in ihrer Seele noch Kontrollzwänge, Geister oder was auch immer beherbergen, ohne jetzt irgend deswegen jemanden verurteilen zu wollen, verstehst du? Aber das sind einfach Dinge in der Seele, die noch gelöst werden sollen. Weißt du, es sind einfach teilweise Knoten in der Seele, die, woher auch immer sie kommen, ist ja egal, verstehst du? Aber Gott will dich frei machen, weil für die Freiheit hat Christus dich befreit. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Das heißt, frei bis in die tiefsten Tiefen deiner Seele, frei von all den Knoten, frei von all den Festlegungen, frei von all den Ängsten, frei von all den Zwängen, frei von aller Kontrolle und allem Sicherheitsdenken. Was ist los, Astrid? Wird es dir Angst und Bange oder was? Okay. Ja, aber es ist wichtig, weißt du, lass es immer wieder zu, dass der Heilige Geist wirklich an diese Punkte rangeht, also in deiner Seele, dass du nicht so einem eingefahrenen religiösen Vogel wirst. Ja, weil das ist so, das ist mal so, ohne dass du dich versiehst, wirst du so ein Vogel. Und irgendwann bist du nicht mal mehr ein Vogel, sondern nur noch ein Küken. Ein Hühnchen, das nicht mehr fliegen kann. Ein armes Hühnchen. Ich will fliegen, aber ich kann nicht. Also Gott will, dass du fliegst. Und fliegen tun wir im Bereich der Grenzenlosigkeit. Fliegen tun wir im Bereich des Geistes. Fliegen tun wir in dem Bereich über dem Natürlichen, über dem Menschlichen, über den Begrenzungen, über den Festlegungen, über dem, ja, was immer so war und wie es immer so ist und überhaupt. Da fliegen wir. Musst du nicht den Mund zuhalten, kein Problem. Alles gut. Alles gut. Fühl dich frei. Halleluja. Ja. Ja, weil das führt dann dazu, tatsächlich in der Kirche, dass man sich immer den Mund zuhalten muss bei Sachen. Oder irgendwann mal geht's dahin, dass du da nicht mal mehr ein Bonbonpapier während dem Gottesdienst aufmachen kannst, ohne dass dich alle anschauen von rechts und von links und sagen, meine Güte, was ist jetzt das hier? Das ist dann, sagen wir mal, die Potenz der Unfreiheit. Oder dass man nicht klatschen kann in der Kirche oder so. Das sind Geister. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber so geprägt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei einem Konzert mitgesungen habe, da in Tübingen in der Stiftskirche, da war ich noch richtig schön religiös und hab da in so einem Chor gesungen und dann haben wir da Mendelssohn aufgeführt und es ist ein super Stück, ne, Hammer, ne? Und am Schluss dann in der Stiftskirche haben alle geklatscht und ich dachte, was, in der Kirche klatscht man nicht. Fand's unmöglich. Ja. Rakabaka. Verstehst du? Das sind die ultimativen Sicherheitszonen der menschlichen Seele. Jeder weiß, was zu tun ist. Ich dachte mir, ja, das sind lauter Heiden hier, die wissen alle nicht, wie man sich in der Kirche verhält. Die waren so 10 Jahre nicht mehr in der Kirche, die wissen nicht, dass mir nicht klatscht. Schließlich kein Konzert hier, es ist ein sakraler Raum. Ja? Interessant, da waren die Leute in der Kirche schon freier als ich. Ja, ja, weißt du, das kann tatsächlich manchmal kann sein, dass gerade die Ernsthaftesten können manchmal dazu neigen, am schnellsten irgendwelche Kontrollmechanismen hochzufahren, weil sie meinen, jeder muss genau, vorher hatten wir es von Perfektionismus, hat damit auch ein bisschen zu tun, ja, jeder muss genau nach diesen Prinzipien, nach diesen Vorstellungen, danach, so muss es laufen und so ist es heilig und so ist es göttlich und so ist es richtig und nur ja nicht irgendwie, weißt du, ein bisschen drüber raus oder irgendwo. Ja? Aber weißt du, wenn du Jesus anschaust, der war ziemlich locker. So. Verstehst du? Der wusste genau, dass man am Sabbat nicht arbeiten darf. Nach jüdischem Gesetz. Aber als seine Jünger hungrig waren, hat er gesagt, okay, dann lasst ihr halt die Ähren da auf dem Feld, lasst sie halt pflücken und lasst sie essen. Gesagt, ja, also, weißt du, deswegen war er nicht gegen den Sabbat, verstehst du? Aber er hat gesagt, so in dieser speziellen Situation, da handhaben wir das jetzt einfach ein bisschen anders. Ja, so war's. Ja, und er hat es als Beispiel auch gebracht, dann hat er als Beispiel gebracht von David, wie er die Brote da aus dem Tempel geholt hat, als er auf der Flucht war und sich da bedient hat. Ja. Ich meine, das war auch nicht die feine religiöse Art, so, ja. Aber so in den Tempel zu gehen und die Schaubrote, ja, die so ausliegen, heilige Schaubrote, ja, einfach zu schnappen und zu verschnabulieren. Ja. Ich meine, das war irgendwie nicht so die religiöse Nummer. So. Aber weißt du, Jesus war nicht religiös. Bist du nicht froh, dass Jesus nicht religiös war? Halleluja. Und Jesus war auch nicht zwanghaft. Und Jesus war sehr spontan oft. Und er hat es mal so und hat es mal so gemacht. Und um mitzukommen mit ihm, musstest du wirklich im Geist sein. Und deswegen wäre es wahrscheinlich für Petrus oder manche andere manchmal gut gewesen, das haben sie da noch nicht gekonnt, weil der Geist noch nicht ausgegossen war. Aber als Jesus über diese Erde ging, wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen mehr schon hätten trinken können vom Geist, dann wären manche Sachen wahrscheinlich anders gewesen. Dann hätte wahrscheinlich zum Beispiel Jesus nie zu Petrus sagen müssen, geh hinter mich, Satan, oder so Späße. Ja. Oder dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht den blinden Bartimäus versucht, davon abzuhalten, sein Wunder zu holen. Ja. Ja, aber ich meine, das war ja auch, ja, die Regel ist hier der Meister, also hier schön mal fernhalten hier so, hier ordentlich, ne? Alles bitte schön in Ordnung, es muss alles ordentlich ablaufen. Ja, aber die Ordnung von Jesus war anders als die Ordnung der Menschen. War sogar anders als die Ordnung der Jünger. Manchmal durchbricht Jesus unsere Ordnungen, um seine Ordnung in unserem Leben neu aufzurichten. Weil seine Ordnung ist Geist. Halleluja. Er hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Geist bringt Leben. Gesetz bringt Tod. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des alten Bundes bringt Tod, brachte Tod. Das Gesetz des Lebens oder das Gesetz des neuen Bundes bringt Leben. Amen. Das Gesetz des menschlichen, natürlichen, religiösen bringt Tod. Das Gesetz des Geistes bringt Leben. Amen. Wie viele von euch wollen Leben anstatt Tod? Halleluja. Es ist ganz einfach. Geist bringt Leben. Seelisch, menschliches, natürliches bringt Tod. Willst du ewig leben? Setz auf Geist. Amen. Weil der Geist bleibt ewig. Alles, was aus dem Geist geboren ist, kannst du in die Ewigkeit mitnehmen. Alles, was nicht aus dem Geist geboren ist, kannst du nicht mitnehmen. Holz, Heu, Stroh, verbrennen. So alle deine super guten, systematischen Sachen und was du da alles so weißt und Düngen und hier und da habe ich mir mein sicheres Leben geschaffen und so weiter. Also das mag teilweise gar nicht schlecht sein hier auf der Erde, verstehst du? Das ist ja okay, dass dein Haus aufräumst und so, ist ja alles gut, was? Soll es ja machen, verstehst? Lebt sich besser in einem ordentlichen Haus als in einem unordentlichen, jedenfalls ab einem bestimmten Level. Also es ist ja alles gut, aber verstehst du? Trotzdem sind es alles nicht Dinge von Ewigkeitswert. Ewigkeitswert ist der Geist. Amen. Söhne Gottes sind Männer und Frauen des Geistes. Amen. So viele aber durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind was? Söhne Gottes. Amen. Also Söhne sind Männer und Frauen des Geistes. Das ist eine ziemlich heftige Aussage, muss man sagen, weil es heißt eigentlich, dass Männer und Frauen, die nicht dem Geist folgen, nicht im Geist leben, eigentlich gar nicht wirklich gemäß der Sohnschaft leben. Hui, hui, hui, hui. Sag mal zu deinem Nachbarn, hui, hui, hui, hui, hui. Also der Geist haut so manchem Pfropfen raus. Das ist so. Und es ist wichtig, das ist immer wieder wichtig, weißt du, immer wieder. Der Geist ist Leben. Das andere ist Tod. Die Grenze ist schon sehr scharf. Schwarz-weiß, Leben, Tod. Ist klar, weißt du? Ich will in meinem Leben leben. Ich will das Leben leben. Amen. Ich will Leben hervorbringen. Ich will Leben leben. Deswegen trinke ich noch mal ein Stück. Oh, danke Jesus. Komm, trink zum Schluss noch mal. Alle, komm, trinkt einfach. Ihr überleistet schon. Trinkt einfach noch mal einen Schluck. Jesus, wir trinken von dir, Herr. Wir trinken von deinem Geist, Herr. Wir nehmen deinen Geist auf, Herr. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Halleluja. Wir wollen Männer und Frauen des Geistes sein, Herr. Nicht Männer und Frauen des Fleisches, Herr. Nicht des Natürlichen, nicht der natürlichen Gesetzmäßigkeiten, Herr. Sondern wir wollen Männer und Frauen deines übernatürlichen Geistes sein, Herr. Oh, fülle uns einfach alle nochmal so richtig. Auch jeden über Livestream. Halleluja. Ich weiß, es ist leichter, wenn du hier bist, aber auch über Livestream. Du musst dich einfach ein bisschen mehr anstrengen, um voll zu werden. Halleluja. Aber es geht. Come on. Halleluja. Es geht. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du merkst, dass du voll wirst und voll bist, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Schreib uns einfach eine E-Mail. Schreib einfach rein, ich bin voll. Halleluja. Okay, das ist mal eine Aktion heute Abend für alle, um euch mit zu beteiligen über Livestream. Schreib uns einfach eine E-Mail, ich bin voll, okay? Bevor wir den Schlusssegen machen, lese ich deine E-Mail vor. Amen. Halleluja, ich bin voll.de. Neue Unterwebsite. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, ich sehe das gerade so. Gott gießt seinen Geist aus. Gott gießt seinen Geist aus über Glory Life. Gott gießt seinen Geist aus über die Söhne und Töchter. Über die, die live hier sind, über die, die über Livestream zuschauen, über die, die gar nicht zuschauen, die es gar nicht merken. Weißt du, so wie bei Finny, Finny fuhr durch die Stadt und alle haben sich bekehrt. Jetzt gießt Gott seinen Geist aus, also selbst die, die nicht da sind, nicht die, die nicht dabei sind, die nicht über Livestream zuschauen, Gott gießt seinen Geist trotzdem aus. Das glaube ich, Halleluja. Glaubt ihr das? Amen. Lass uns das mal im Glauben freisetzen, über jedem einzelnen Sohn, über jeder einzelnen Tochter bei Glory Life. Dass der Geist sich ausgießt. Halleluja. Über deine Familie, über deine Kinder, über deine Ehepartner, Enkel, was auch immer, Großpapa und Großmama, Großonkel und Großtante, in Jesu Namen. Heiliger Geist, gieß dich aus. Auch über denen, die noch gar nicht mal gläubig sind. Gieß dich aus, Heiliger Geist. Oh, überführ sie von deiner Realität. Überführ sie von deinem Leben, Herr, überführ sie von deiner Frische. Gieß dich aus, Heiliger Geist. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Rakabakamanda. Ja, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Sag mal mehr. Mehr, Herr. Dein Nachbar, mehr, Herr. Oder hinter dir, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr. Ja, ja, ja, mehr, mehr. Halleluja. Okay. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Mehr, Herr. Gieß dein Geist aus, ja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Gieß dein Geist aus, Herr. Halleluja. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr. Nicht mehr, mehr, sondern mehr. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Lass dich weiter füllen und während er dich weiter füllt, gibst du jetzt einfach, okay? Jetzt geben wir einfach, weil gefüllt gibt es sich auch immer sehr gut. Da hört man immer sehr leicht, was man geben soll. Da denkt man nämlich nicht groß nach, überlegt, denkt nicht an Geldbeutel, denkt nicht an irgendwas, denkt nicht an sonst was, sondern tut einfach, was der Heilige Geist sagt. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen einfach tun, was der Heilige Geist sagt und wollen einfach, genau, Marina sagt es, wir geben jetzt mehr. Nein, wir geben einfach, wie der Heilige Geist uns führt, okay? Also, wir geben dir einmal durch dann und dann kannst du per Verpflichtungserklärung geben oder per Bar Geld, sozusagen Cashflow. Halleluja. Oder du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du auch geben, und zwar per IBAN oder, also Überweisung, oder per PayPal oder per Kreditkarte über unsere Homepage. Einfach tu das, was er dir zeigt und lass dich dabei immer neu füllen. In der Haller-Übersetzung heißt im Epheserbrief, immer neue Schübe göttlicher Kraft strömen in unseren inneren Menschen hinein. Immer neue Schübe. Auch bei dir über Livestream, immer neue Schübe. Halleluja. Okay, Astrid, kannst du noch? Okay, dann geben wir die einmal durch. Halleluja. Du kannst einfach weitergeben lassen, ja. Die müssen nicht nebeneinander durchgehen. Auf der Seite wären Eimer auch nicht schlecht. Zwei Eimer an der gleichen Stelle brauchen wir nicht. Das ist jetzt nicht ganz die Ordnung. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, so bist du geführt vom Heiligen Geist. Wir haben ein Zeugnis von jemand aus dem Glory House, die war auch geführt vom Heiligen Geist. Eine Glory House-Teilnehmerin war im Supermarkt einkaufen und wollte nach Hause gehen. Der Heilige Geist sagt ihr, dass sie einen anderen Weg nach Hause nehmen sollte. Manchmal müssen wir einen anderen Weg nehmen. Nicht immer die eingefahrenen Wege, sondern einen anderen Weg nach Hause gehen. Auf diesem Weg ist sie dann zwei Menschen begegnet, denen sie das Evangelium predigen konnte. Sie kamen daraufhin ins Glory House. Halleluja. Schau mal, ist das stark. Amen. Wenn du auf den Heiligen Geist hörst, mal einen anderen Weg nimmst, so wie der Heilige Geist dich führt, schon sind zwei Leute mehr im Glory House. So einfach geht's. Musst dich einfach führen lassen. Halleluja. Astrid hat sich auch führen lassen im Glory House. Sie hatte nämlich den Eindruck am Ende des Glory Houses, dass sie noch den Herrn mit einem Jubelschrei feiern sollten im Glory House. Das haben wir auch gemacht und danach sagte ein Glory House-Teilnehmer, der durch eine durchgemachte Gürtelrose noch an Ohrenschmerzen gelitten hatte, dass seine Ohrenschmerzen komplett weg sind. Andere würden sagen, oh, bei diesem Geschrei, da habe ich jetzt richtig Ohrenschmerzen gekriegt. Aber in dem Fall war es so, die Ohrenschmerzen waren komplett weg. Er sagt, zuerst hatte er mitgejubelt und dann hörte er plötzlich einen Ton. Er sagte, der war nicht von dieser Welt, ähnlich einem Surren, das in seinem Ohr wirkte und danach waren die Ohrenschmerzen weg. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Das siehst du, weißt du, wenn wir Dinge tun, geführt vom Heiligen Geist, nicht vom Natürlichen, nicht aus dem Fleisch geleitet, sondern vom Heiligen Geist geleitet, dann passieren Wunder. Amen. Leute bekehren sich, Ohrenschmerzen verschwinden, wo du eigentlich denkst, jetzt müsstest du eigentlich Ohrenschmerzen haben hinterher, nach dem Gebrüll. Ja, verstehst du? Genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Haben wir gehört, in China haben sie Leute getauft mitten im Winter, haben sie ein Loch in den Fluss geschlagen, ins Eis im Fluss geschlagen und haben die Leute in das Eis runtergetaucht. Jetzt sollst du denken, meine Güte, wie kannst du sowas machen, da wirst du ja krank. Aber der Punkt war, sie haben Leute, die krank waren, die teilweise an Grippe gelitten haben, an Infektionen, weil es ja Winter war, gelitten haben, haben sich taufen lassen, haben sie ins Eiswasser runtergetaucht und als sie wieder rauskamen, waren sie gesund. Amen. Verstehst du? Genau das Gegenteil. Das ist die Führung des Geistes. Du denkst, dass genau das Gegenteil passiert. Aber du bist geleitet vom Heiligen Geist. Also deswegen ist es so wichtig, auch in dieser Zeit, sei geleitet vom Heiligen Geist, nicht von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Was du dir so denkst, ja, wenn ich das jetzt mache, oh, dann könnte das passieren. Nein, weißt du, sei geleitet vom Geist. Ich meine, da gehört ein gewisses Vertrauen dazu, als Pastor deine Schäfchen bei minus 20 Grad oder noch kälter da ins Eiswasser runterzustecken, die sowieso schon krank sind. Ja, aber Gott bestätigt es, wenn es von ihm ist, und sie werden gesund. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe noch ein schönes Zeugnis von der Katze. Zum Schluss. Von der Margarita, die lehrt am Donnerstag wieder in der Glory Life Schule. Schreibt hier, Ostern verbrachte ich in Hamburg und besuchte unter anderem eine Freundin, die von ihrem Sohn einen wunderschönen Kater geschenkt bekommen hatte. Wir saßen gerade am Tisch und tranken etwas, während wie aus dem Nichts vom Schrank direkt hinter mir über meinen Kopf hinweg der Kater auf den Tisch sprang. Das geht doch gar nicht, rief ich entsetzt aus und hörte dann, dass er zu viel mehr imstande war, als nur diese irrsinnigen Sprünge ständig zu wiederholen. Dann schaute ich dem Kater in die Augen und bemerkte, dass er voll mit Mächten der Finsternis besetzt war. Mit diesem Mitbewohner wollte ich keine zwei Tage verbringen. Der Befreiungsschlag begann, den Blick meiner Augen konnte er nicht aushalten und kniff, sobald ich ihm befahl, mich anzuschauen, die Augen zusammen. Ich schmiss alles raus, was der Heilige Geist mir zeigte. Heute kam aus Hamburg folgende Botschaft. Mucki hat sich um 180 Grad verändert. Das Wilde ist fast raus. Er schnurrt, was er sonst nicht machte. Auch Schränke sind jetzt so gut wie tabu für ihn. Halleluja. Preis den Herrn. Also, geführt vom Heiligen Geist. Streck deine Hände aus. Danke, Heiliger Geist, dass wir geführt sind von dir, Herr, auch in unserem Geben, Herr. Und Herr, du setzt Engel frei, Herr, die wiederum deine Pläne zustande bringen und die wiederum dafür sorgen, dass Dinge passieren, Herr, die vom Natürlichen her nicht möglich wären, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass übernatürlich Wege geebnet werden, dass übernatürlich Wege gebahnt werden, Herr, dass übernatürlich Bahnen für Wunder gemacht werden heute Abend, Herr, indem wir dir gehorsam sind, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Ich glaube, ich muss mal nachschauen, ob schon jemand geschrieben hat, ich bin voll. Halleluja. Super. Susanne aus Barcelona. Ich bin voll in Barcelona. Halleluja. Reißt den Herrn. Halleluja. Reißt den, Fortsetzung folgt. Halleluja. Okay. Jetzt kriegt ihr noch die Ansagen für die kommende Woche. Und zwar haben wir jetzt am Donnerstag wieder unsere Schule, 19.30 Uhr, Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Ab 19 Uhr ist wieder unsere Gebetszeit für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Also sei dabei, wenn du kannst, schon ab 19 Uhr. Ansonsten 19.30 Uhr geht es voll los mit Aktivierung jetzt auch am Donnerstag, Heilungsaktivierung. Also sei, wenn es irgend geht, sei live mit dabei. Das musst du dir live geben. Und dann auch sei live mit dabei am Samstag um 14 Uhr zur Open-Air-Demo auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und zwar bei der Herzog-Christoph-Statue. Mit Predigten, Heilung, Traumdeutung, Infoständen, Glücksrad, Gummibärchen, Luftballons und vieles, vieles mehr. Und du hast sogar noch einen Bonus von der Stadt Stuttgart oder vom Verkehrsverbund Stuttgart. Nämlich am Samstag gibt es freie Fahrt bei der VVS, und zwar in Zone 1 und bei 3 Zonen muss man nur für 2 Zonen lösen. Also du kannst günstiger am Samstag zum Open Air fahren als sonst. Halleluja, ist extra für uns. Wir haben das beantragt, deswegen haben sie das dann gemacht. Damit du billig zum Open Air kommen kannst. Nein, aber nutz die Gelegenheit. Das wird stark. Ja, wenn du dir noch vorstellen kannst, ein Zeugnis zu geben oder zu predigen auch auf der Straße, sag mir einfach Bescheid, dann bauen wir das mit ein. Auch wenn du kein Prediger bist, auch nicht Zeugnis geben willst öffentlich oder wie auch immer, dann sei einfach dabei. Amen. Du musst kein offensiver Evangelist sein, um auf dem Schlossplatz zu sein und einfach zu beten und den Herrn zu preisen und einfach am Infostand zu stehen und Fragen von Leuten zu beantworten. Dazu muss man nicht der Weltevangelist sein, ja. Du musst nicht Reinhard Bonnke sein, also mit anderen Worten, sondern da kannst du einfach ein Sohn sein. Amen. Eine Tochter. Halleluja. Also sei dabei, Samstag 14 Uhr, so bis 16 Uhr etwa, dann wird es zu Ende sein. Sei dabei und bringt eure Banner mit, die ihr noch habt, ja, eure Demo-Banner auch vom letzten Jahr, weil das ist ja wieder eine Demo. Ja? Sonst wären wir gar nicht auf den Schlossplatz gekommen. Deswegen Demo mit ja, mehr Gottvertrauen in der Krise oder was auch immer. Jesus ist unser Friede oder kein Krieg im Reich Gottes oder kein, was auch immer. So, ja. Also einfach schöne Slogans, bring sie mit, deine Banner. Und dann Sonntag, 10 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Da laden wir natürlich auch speziell dazu ein am Samstag, aber lad du auch in deinem Umfeld deine Freunde, Bekannte und Verwandte ein. Sonntag haben wir wieder Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und ich glaube wirklich, dass wir am Sonntag eine Explosion von Wundern ganz neu erleben werden. Weil ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war, da habe ich das gespürt, wie Gott wirklich, ich glaube, es war jetzt am Sonntag, wo ich das gespürt habe, genau am Ende, wo ich gespürt habe, wie wirklich Gott diese Wunderexplosion in den Raum bringt. Und ich glaube, das wird sehr stark werden nächsten Sonntag. Also seid dabei und bringt eure Freunde, Bekannte, Verwandte mit. Wir alle brauchen irgendwo immer wieder Wunder in unserem Leben. Verstehst du, es geht nicht nur um Heilungswunder, es ist nicht ein Heilungsgottesdienst, sondern es ist ein Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Das heißt, es geht um Wunder aller Art. Familiäre Wunder, finanzielle Wunder, materielle Wunder, seelische Wunder, geistliche Wunder, körperliche Wunder, alle Bereiche. Preis den Herrn. Und dann hast du noch die Möglichkeit, am Montag was Spezielles zu erleben. Und zwar sind Irina und ich da um 21 Uhr auf dem Kanal von Son Prophetik mit Eric Péchin und Carlos Péillon in Frankreich dabei. Also das, was ich sagen werde, werde ich auf Deutsch sagen und es wird auf Französisch übersetzt. Das heißt, du kannst mit reinschauen, weil das Deutsch wirst du vermutlich verstehen. Und ich weiß nicht, ob sie auch auf Englisch übersetzen, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall kannst du auf die Homepage gehen, auf den TV-Kanal, auf den YouTube-Kanal von Sonnenprophetik und da kannst du dich um 21 Uhr einklinken nächsten Montag. Und dann Dienstag ab 19 Uhr wieder Gloryhäuser, verschiedene Orte in der Region. Nächste Woche ist wieder Gloryhaus-Woche, also nimm dir es vor, da dabei zu sein. Das wird auch wieder sehr, sehr stark werden in den verschiedenen Gloryhäusern. Gut, ja, und stimmt, Samstag haben wir natürlich auch weiterhin unsere Show Growing in Glory. Also Samstag kannst du das Englisch geben, Montag Französisch. Also wir sind in allen Sprachen vertreten, Halleluja. Genau, ja, Samstag 9 Uhr, 21 Uhr abends jeweils und dazwischen kannst du um YouTube den Schalter hin und her fahren, dann kannst du es auch sehen. Gut, alle sonstigen wichtigen Termine im Infoblatt Aufbruch für Mai, Juni am Welcome-Tisch. Schau rein und schau, was da noch sonst noch drin steht. Auch die Zeiten für Beratung und Gebet werden noch eingeblendet. und kannst du anrufen oder die Nummer weitergeben, dass andere anrufen können, und damit sie berührt werden und verändert werden. Und jetzt darfst du zum Schluss noch zu deinem Nachbarn sagen, du bist voll. Mit dem Geist. Und dieser Geist in dir nimmt dich in immer neue Dimensionen hinein. Führt dich immer höher. Über das Natürliche hinaus. Er sprengt deine Grenzen, sodass du in völliger Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes lebst. Und so erlebst du, dass Zeichen und Wunder dir folgen. Wo immer du hingehst, die Engel begleiten dich. Das übernatürliche Leben setzt sich frei und setzt sich durch, wo immer du hinkommst. Du bist ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes und des übernatürlichen Lebens. Und damit veränderst du diese Welt. Und Menschen werden verwandelt. Und sie kommen rein in dieses herrliche Reich Gottes. Und die Kranken werden gesund. Die Toten werden auferweckt. Zeichen und Wunder geschehen. Und das nicht nur heute, sondern sogar auch morgen. Und die ganze Woche. Und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Und du bist voll. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr auch über Livestream. Ihr seid voll. Halleluja. Mal schauen, ob inzwischen wieder welche geschrieben haben. Ich bin voll. Halleluja. Preist den Herrn. Habt den besten Abend. Ich muss gucken. Ja, das ist immer ein bisschen zeitverzögert, dass das reinkommt. Aber okay. Preist den Herrn. Ich glaube, dass noch einige mehr voll sind. Halleluja. Also, habt den besten Abend. Kommt gut nach Hause. Amen.